Wichtigste im Leben werden immer die Menschen in diesem Raum sein. Hier und jetzt. Salut, mi familia. Salut. Du wirst immer mein Bruder sein. It's been a